Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 5. Jahrestag der Ernennung des Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee starteten eine kambodschanische Delegation und eine nigerianische Persönlichkeit am 23. und 24. Dezember, jeweils der Botschaft der DVRK, einen Gratulationsbesuch ab. An den Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Kunstwerk, auf dem die großen Führer zusammen sind, legten die Mitglieder der Delegation der Fußballgesellschaft der Königreiches Armee Kambodschas unter Leitung des Chefs Kop Tsai und Vorsitzender des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees Al-Hassan Memmen Muhammad, Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.